war nichts. Der Emil war ja nicht mehr da, der war ja schon ein Wirm. Hey. Da war der Albert, den hat sie blitzeblonde Haare, und der Rudolf, der war der Jüngste, der ging so. Hey. Mhm. Der Albert und die Louise. Hey. Ja, aber alles abgedreht, ne? Ach, gut, ach, gut. Das Louise. Also das Louise geliebt. Und bis der Heinrich das einmal begriffen hat, ja. Der hat mich gehasst, ja. Weil mir dem Louise beigestanden wurde. Aber brauche nicht. Kerle. Ich habe schon viel Gutes getan, Erich. Mhm, hast du schon viel mitgemacht? Ja, habe ich ja. Hast du schon viel gesehen, wollte ich gerade sagen. Nein, das ist, war aber Kipp. Schon viel. Das war Kipp. Das war aber Kipp. Das war bei euch ohne, gell? Das war bei uns. Warte mal, ich muss mal schnell die aufschreiben, 17. Ja. Guck mal, da ist der Hesse. Da ist der Rudolf und das Anaje, ich weiß nicht, wo der hin. Da ist der Gustav und Smilje. Wer ist der Hesse? Wo du, der Hesse. Hesse. Lang Hesse, hat mir doch gesagt. Wo dann? Hier. Der ist der Hesse, der... Der Uri Sanaje, sein Mann. Hesse, ja, der ist Rudolf. Ja, Hesse Rudolf. Ja, der ist das. Das war auf der Kipp. Und da Nerich sitzt. Aber was wer da, dann, ich weiß nicht gekannt, das war der Metz. Und das andere mit dem Hotel, das kleine, war das Anaje, Ernaje, das Räusche. Der Räusche, Rudolf steht dort hin in der Straße, der war ein Zahnarzt. Ja, ja, ja, ja. Der war ein Zahnarzt, der hat aber gezählt. Ja, der hat Zähne gezogen, der hat alles gemacht. Der wurde, das ist das Ernaje und der Metz. Ja. Und, muss man schon mal geben, das. Rudolf Tator haben sie den doch genannt, gell? Ja, ja, Rudolf. Das war, glaube ich, ein Stiefbruder von dem anderen Rudolf. Ja, von dem anderen Rudolf. Das ist der Bärtel und der Fisch. Und wer das so nervig ist, das war die. Otto Müller oder was? Ja, ja, ja, der Fisch. Oh, welches ist so? Die Bärtel und du, der nervig ist. Das? Das ist der Fisch. Und wer das ist, weiß ich nicht. Naja. Na ja. Nee, im Einzelnen, ich wollte nur wissen, Kerbefeier war das auf jeden Fall bei euch da unten. Ne? Ist ja nicht nur das, nicht der Fisch. Hey, das ist der Fisch, ey. Das ist der Fisch. Ja, so. Das ist der Fisch. Der Große da in der Mitte. Mhm. Und das er mit dem Haut, das sei ich. Ach ja. Das sei ich. Ja, mal gucken. Das bist du. Hast eine schöne Haut. Ach mitgemacht, du? Ja, doch, ja, ja. Ey. War mein Mann auch immer ärgerlich, ey, weil er immer mitgemacht hat. Na ja, das musst du aber doch, wenn du Gäste hast, ne? Ach, was du mit der Streich gemacht, der Holschitz und ich, ey. Der Holschitz? Ach. Ach, sag nur. Der Albert. Der war am Donnerstagsclub, ey. Der Albert, der und ist auch. Ich musste Donnerstagsclub bedienen. Ja, Die wollte nur mich. Ey. Ja. Abfruch nicht. Und der soll keine Nacht haben. Da war der Walter auch dabei, du kennst dich selber. Der soll keinen, an dem du nicht das gekriegt. Der soll keinen Abend haben. Weil dein Neffe. Ja, Walter. Mein Schwager. Der Walter Henrizi, ja, dein Schwager, ja. Der soll keine Nacht haben für 3, 4, 5. Ach, wie furchtbar. Ja, das war, will ich aufzählen. Rielskal. Von der Talmühl? Nicht. No. Rils Kall, der auf der Bäumasterei war. Ja, ach so, ja. Doch, das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Und der Kettis Walder, ja. Der Ebitz, der Lenzmann, der Lenz. Der Lenz. Der Zahnarzt Lenz. Der PG, ja. Der Fabrikant. Ja. Und der Ebitz, ja. Das Deibel hier. Ja. Robas Willem, ja. Ajans Udo, Lorderoro, der Schull. Ja. Das war der Donnerstagsclub, oder wie? Ich könnte, ich hab da, und der Schneiderin war auch noch dabei. Ja. Ich kann dir sagen, da haben wir Dinge gemacht. Der Holschitz, das war nur der noch nicht so gesoffen, weil noch hier in der letzten. War der da schon dabei? Der Holschitz war auch da dabei, ich hab ihn vergessen. Und der hat mit dem Schull, war der in der Couch. Ahle Schull. Und der Ajans Udo und der Rote Fritz. Ja. Rote Fritz war auch dabei. Es war ein Mutzclub, Leute oder. Wann der 40 Kegel gewonnen? Und der Schwul, der hat euch gern Lieder singen hin, gell? Der Leute oder und der Achens oder war auch dabei. Ja, ja. Und wenn der 40 gewonnen, dann sind er ein runder Tisch. Und hat's gehasen, hat der Leute oder gesagt, Odo, ich bin Achens oder ein Lied. Der konnte schön singen und früher hat auch Lieder gesungen. Jetzt habe ich ja gerade Lieder mit. Na, heute wird nicht mehr gesungen. Dann hat er das erste Lied gesungen, der Schwul, da hat die Tränen gekommen, da war der weich, das Lind. Willi, ja, so, oder Heizung hat geschluckt, ja, 5 Flaschen Wein, 5 Liter Wein. Der getrunken, Leute oder ein Lied. Wieder gesungen. Haben Sie das dem Scholl aus der Rippe geleiert? Ne? Und der ist bezahlt. Ja, das freut mich. Der ist bezahlt. Noch, er wollte ja nicht bezahlen. So. Und der Willi Herrmann, der hat gesagt, ich habe gesagt, Mann, seid euch, schwätzt mit dem Toni. Ja, ja. So. Und der Willi mal den Toni kommen lassen. Und er gesagt, also Toni, dass ihn so Jesus sei, dein Vater bezahlt nicht. Willi, mach dir keine Sorge, ich bezahle es. Der Scholl ist doch ausgeholt. Das war doch ein Klo. Der Alt, ja. Wie hat er dann gehasen, Scholl? Heinrich? Nein. Ich weiß auch nicht. Der war aber nicht von Ansbach, gell? Der war doch hierher gezogen, der oder? Der war in Dusche, der hat er schon gebaut. Ah, hat er war der Achtierarzt, oder? Der war Achtierarzt. Gute. Nee. Ja? Ja, der hat sich zwar bei dem in den und jetzt waren die immer gezogen. Hm. Ja. Und da hat der Toni hat dann die Schulden von seinem Vater bezahlt. Er hat gesagt, der hätte auch mal alles kaputt gehabt. War das so ein Aufload? Ja, da haben wir uns weggenommen, die Wirtschaft kaputt gehauen. Ja, die ganze Wirtschaft kaputt gehauen. Ja, und das war ein Klo. Hey, und da hat der Scholl, der hat ja euch im Puzzle. Hey. Mhm. Deshalb hat meine da immer Angst, wenn ich hier war. Mhm. Und meine um 6 musste er da raus, in 3, 4 Wochen dann noch durchgesagt. Und dann denke ich, das ist dann der extra nicht um. Der Scholl hat immer gesagt, Willi, dadurch hast du Wirtschaft. Das war ja. Und der Walter hat gesagt, Bruder, geh doch, leg dich, deine Frau ist ein Gauder hin, der passiert nichts. Ja, war ja dann schwacher. Der ist auch nicht, eher haben, der bis der letzte draußen war, und Gott gewartet, bis ich zugeschlossen hatte, dann ist er erst haben. Ach, mit dem Rilskal, was war das ein O sei? Ach, ich habe immer gedacht, der Rilskal, das wäre so ein typischer. So ein Trockener. So ein Beamte gewesen, der. So ein Trockener. Ja. Der war super. Die Irmel, also hier ist Irmel, ich unser gekegelt, war schworen. Ist auch super rausgekommen aus dem Soal. Und ich hier im Kal drin. Und sie so aus Bibel gestellt, so, gell. Und so gestanden, also, ja, nur schon so gesessen. Und sie haben das Bibel eigentlich hinter dem Kal. Und der hat eine Hose trägt. Und eigentlich mit dem Hirn der Hose trägt. Oh. Geknöpft. War das so ein Schub dazu? Also, und das soll der geflochte der Hose trägt, hey. Und die Hose sei schon in der Stunde in die Innere. Also. Erich, du hattest ja schon der. Erich, der hat sich bald gewälzt da. Ach, was lächelt. Und der, wenn der Karl, wenn der gelacht hat, hat es gemeint, der tät blinde. Ja. So hat er die Stimme beim Lachen. Ja, ja. Du hast nicht gelacht, hey, weil hat er sich immer so entguckt. Kelle. Das habe ich dem Kätzchen gar nicht zugetraut. Oh. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein bisschen so ein Steifer, so ein Beamtetyp. Ja, der Walter, ich sehe der Walter noch, der sagt, Schwägerin, du hast heute Abend, hast du mir angelegt. Hey. Ja, Schneider, eine Überraschung dabei. Und der Stegels, Albert. Der spätere Bäuermaster. Was für ein Albert? Stegels Albert. Stegels Albert, ja. Der Schäppchen, der hat auch immer Angst für die Kreda, der konnte doch das. Der war die lebt so, doch noch, die Kreda. Ja, und der war immer so fromm für Olaf. Und der Albert, der durfte immer nicht viel trinken. Gell, ach, und was wollte ich denn? Ja, die Stürgen, ja. Von dem Donnerstagsclub da. Ja, ja. Ja, aber der Stürgels Albert war nicht dabei, oder? Doch. Doch war auch dabei. Dem haben sie mal unser mal Preisregel gemacht. Dann hat er so einen Spruch gewonnen. War sein letztes Wort, dann trugen ihn die England fort. Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die England fort. Und das hat er gewonnen, ja. So Grußspiel. Ja. Und er hat gesagt, hier ist Lina, das kann ich, und der war nicht mehr dumm. Die Kreda sind. Ach, hier ist der war nicht mehr dumm. Und ich behalte uns in die Zollgegend. Ja, ja. Und der Holschitz, der war auch so ein Teufel, der hat nur Teufelstrahl im Kopf. Gell. Aber ehrlich war der Albert. Und ist er mal gekommen und er gesagt, komm mal hier, geh mal mit mir. Was willst du denn mit mir im Haus? Wo? Hey, du hörst auch ins Auto, der Herr hat so ein Auto hier. Das war so. Der rasende Elias. Dreirad. Ja. Und da wurde der in der Rote Fritz von 4 Jahren in Westerwelt gewesen, hat er Kartoffeln geholt. Für sich. Dann hat der Auto hat er schon gleich so fürs Tor gestellt, also das auf. Hey, das steht doch vergliedert. Komm, da musst du mir helfen. Wir heben das jetzt rein. bis das wieder nach Westerfeld steht. Und mir auch gepackt, mir zwar. Das war ich auch noch ein Kerlei. Mir drin, also, ganz alles, nichts. Agentur musste mal hinaus, ausdrehen, guckte noch sein Auto hier, ging dir hin, sagte, Fritz, ich weiß nicht, wer das Auto hier gesagt hat. Unser Elias. Steht ja für hier drin, da steht ja wieder noch Westerfeld. Einmal muss er noch Westerfeld fahren. Fritz, komm raus, helf mir. Und er ist wieder hingedreht. Vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde gewartet, der Holschitz, komm, wieder rein, muss wieder rein, wird der Otto wieder raus. Ei, Fritz, der konnte so blind, ich werde das, ich war ja geurzt, gell. Fritz, er steht ja schon wieder noch, wirst du fertig? Ei, Fritz, wir können der Kartoffel wieder noch, wirst du fertig fahren? Aber was machen wir nun? Jetzt geht's ab. Fritz war rot. Ja. Jetzt geht's heim. Los, jetzt geht's heim. Mhm. Jetzt wird heim gefahren. Dann muss er doch nicht sagen. Nein, er war ein Spur. Und so haben sie es auch mit dem Schneider. Das war so ein Eugetal. Ja. War so ehrgeizig. Ach ja. Und da hat er mal auch nicht, hat er einen runden Schnaps und sie dort beim Kegel zu, also im Spiel gemacht. Jetzt weiß ich nicht, wer den bezahlen muss. Und der Eichens Otto kroch immer ein ganzes Viertel. Und die anderen, das war ein schöner Hafer. Also soll ich, wenn ich den Schnaps geholt habe, das muss ich ja bedienen. Schnaps rein geholt, weil ich reinkomme, kommt der Schneider rein und mir aufgehetzt. Wieso hast du denn da ein Teller voll Schnaps? Wir haben den bestellt. Und ich gesagt, ei, Heine, ei, du. Ei, du hast den doch bestellt. Ich? Ich hab den nicht bestellt. Aber Schätzchen, hab ich gemacht. Den hast du doch bestellt. Du hast mir auch noch ins Ohr gepiespelt, dass ich das nicht verstanden habe. Den hast du wirklich wohl? Hab ich das gemacht? Sag ich, ja, das hast du gemacht. Dann muss ich ihn bezahlen. Wollen bezahlen. Und die und alle mit dem Rücken. Der Rhein hat all mein Rücken noch denen gestanden, dem und da gestanden und gelacht. Dem, der Schwager hat mir gedroht, mir empfängt. Oh, was hast du wieder was? Der Rhein hat ihn bezahlt. Und sind getrunken. Und sind noch angetrunken. Ach ja. Und sind noch angetrunken. Komm, werde ich wiederkommen. Was ist schon wieder dran? Sag ich, den brauchst du nicht zu bezahlen. Den darfst du auch mittrinken. Ja, das ist auch gut. Ja, und was hast du gesagt? Eichhans Otto hat immer? Ein großer Kreide, Viertelchen. Und die anderen? So ein Klauschnäpschen. Ach, die anderen haben alle Klauschen. Und Otto wollte immer ein großes. Aber der hat auch vorne immer gewünscht. So. Korte, der hat immer ein großes. Der hat dann den billig getrunken. Den Nutthäuser aus so irgendwie. Nutthäuser, Doppelkorn, ja. Das ist so ein Schnaps, ey. Guck mal, das. Gerle. Wer ist denn das? Man war, in der Wirtschaft war es auch ganz schön. Das, na ja. War immer was los. Immer lustig, ne? Vorne, das ist der Groß. Der, gell? Das ist ja, der Groß, genau. Das ist der Groß. Du, ich glaube, das sei Soldaten. Ja. Andere sind Soldaten. Und ist das, hey, mit den Hennen, ist das der Kettiswalde? Nein, ich glaube aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, aber das könnte Soldaten sein, ey. Sag mal, wieso hat man die dann eigentlich die Ketschis genannt? Warst du das? Das hat schon immer, ich habe immer gedacht, das käme der Ketschiswalder, das käme, weil der da so. Nein. Fahrradgeschäft hat nachher. Nein, das war der Ketschis Peter, ja. Das war dem sein Großvater. Der hat man Ketschis genannt. Schon dem sein Großvater war der Ketschis. Ja. Das war der Ketschis Peter. Mhm. Und die Ketschis Sette war die Großmutter. Mhm. Der Ketschisette kommt aber eigentlich von Svennisch her. Komisch. Also es kommt vom Peter her, Ketschis-Peter. Mein Mann war ja immer auch der Ketschis-Peter. Ketschis-Peter. Und der immer so geruht. Was ist das? Was für ein Verein? Ist das auch Gesangverein? Das ist der Gesangverein, ja. Ach, Gesangverein. Wann steht der Mango Heune mit dem Sputtkrauchen? Und das Link hier steht da. Auch Liederzweig, gell? Liederzweig. Ja. Und die Schifte. Mhm. Elis Eugen steht halt vorne auf dem Eck. Er hat lange da Fritz, er hat heiße Heine. Er meine sitzt vorne, der vierte, vorne. Der fertigst. Ohne. Ach ja, hier ohne sitzt. Und neben auf dem Eck ist Elis Eugen. Aha. Also auch Gesangverein. Das war der Liedezweig. Liedezweig, ja. Ja. Gut. Das war der Liedezweig. So, das scheint eine Wirtsstube zu sein, oder ist das woanders? Das ist Eibitz Odoje, der Krebse Emmi in Mann. Ach so. Ja. Und das ist auch die Emmi. Ist das bei euch? Warte das mal. Ist die Wirtschaft, ja. 20. Das ist der rote Ticket, hey. Warte mal, ganz rechts ist der Eibitz Odo, ne? Odo. Dann gehen die Emmi. Das war seine Frau, ne? Ja. Der rote Ticket und die Kette, ja leider auch. Ist denn seine Frau geborene Eibitz? Nee, Krebs. Krebs. Ja. Das ist ein geborener Krebs. Eibitz schreibt er sich. Ja, ja, die haben sich schon. Und hey, ist der Chefin ist Udo und die Maria. Und das ist der Biegese Rudolf und sein. Ja, das da. Das ist der Biegese Rudolf. Das hier. Und Rudolf, die Maria. Maria. Und das ist der. Warte mal. Das ist der Chefin ist Udo und die. Wer will heißen, dem so klar, der lebt dann noch. Biegese Rudolf und die Maria. Und der Nebe ist die. Ist der Schäfnisch, Udo? Udo Schäfner. Udo, und wer heißt der da? Er ist ja auch Marie, ich weiß nicht, wer der heißt. Warte mal, ich lass mich mal. Nein, lass du. Guck, das ist der lebt da noch. Und das ist der Kafkas Wilhelm da, der Nebe. Sag ich mal, ja. Der Nebe ist der Kafkas Wilhelm. Na, der rote Ticker und die Kette. Das ist doch ein Kafka hier. Nein, das ist der rote Ticker und die Kette. Wie hat er sich richtig. Das sind Udo Schäfner und seine Frau? Und wie hat der rote Dicke sich richtig geschrieben? Er lebt ja noch. Er lebt Oli. Oli. Oli, das schreibt jetzt. Oli. Rudolf Oli. Rudolf Oli. Und Kedda. Und dort hinten, das musste Krebsewalde sein. Ja. Ist ja nicht in deinem Alter, Krebsewalde, der steht dort hinten. Ich bin in meinem Alter. Na, no, ich bin ja erst 50. Ich bin ja Jahrgang 49. Ach, der ist ja älter dann. Der ist älter. Der ist ja älter. Ja, ja. So, warte, lehm mal den Grad wieder hin. Guckst du mal das nächste? Ach, das ist die Firma Badoff. Das ist die Firma Badoff. Aha. Hey. Also Belegschaft. Das ist die Lager. Lagerzweig. Da kann ich dich jetzt alle nennen. Warte. Wo fangen wir an? Siehst du, das ist die Kafkas Kreda. Das ist die Greta. Das ist dein jetzt kommt nach schon mal dem Schöpfchen, die ja. Ist da, ne? Ja. Ja. Das ist die Haselbass Hedy. Wo? Die nächste. Die. Ja. Das war eine schöne Person. Ja. Dann ist Monge Hedy. Hedwig hat die sich geschrieben, ne? Hedwig Haselbach, oder? Nein. No. Nee, Hedwig Henritzi. Henritzi. Ja, Fritz war doch ein Cousin von mir. Ja, ja. Haselbass Hedy, und dann ist Monge Hedy hier. Mange Hedy. Das ist die Mange Hedy. Mange Hedy, dann, das muss ich sein. Das bist Warte du. Mal. Warte mal. Ja, das sei ich dann. Lina. Ja. Und dann, dort hinten ist das ist ein neulich gestorben, das Franz Kalje, das Pullmann. Pullmann, ja, auf der Waldstraße, ja. Ja. Und dann ist die Milius Anna, das ist Erwin Safra. Erwin Eibert, der ist auch ein Null gestorben. Anna, war die auch? Ja, der war aber, das war nicht, der von der Knipp geflocht. Mhm. Das ist nicht lauter. War die auch? Anna Eibert hat die sich Anna gestorben. Eibert, ja. Das andere ist die Murs Toni. Ja. Und das andere ist das Stürgels Milje. Was, das lebt auch noch. Was, Stürgels? Milje. Das hat auch den. Welche? Lembe. Die hier, oder was? Ja, das Milje Lader, aber wer schreibt das? Sein Mann ist doch gestorben. Das hat er von der Lembe Emmi, der Bruder, war das. Der auch gestorben ist. Ja. Der war bei der Turnemusik. In der Taunenstoß wohnt das doch. Neben dem Ebbe. Du. Ja, ja, ja. Ach ja, ich war's. Ich weiß nur nicht, wer das ist. Henritzi. Und er hat sich nicht Henritzi geschrieben, freilich. Freilich, dem sein Mann. War das nicht der Knoster von dem Pauls Knosterer? Nein. Und dem nicht? Der weißt du, wo der früher gewohnt hat? Ja. In den Rote Berge, Unozahler Welch, ja. Na, Platten auf. Ja. Vorne ist es, da war immer so ein Birnbaum. Und nicht im Pucht. Mhm. Dort hin ist, wo der gewohnt. So. Mhm. Lembe. Lemb? Na, wer hat sich da geschrieben? Höser. Hieß er da oder da gewohnt? Aber deine, deine, deine. Keller. Keller? Keller, dort dazwischen. Dort dazwischen, ja. Der und da gewohnt. Ich meine, wer hat denn der gehasen? Ah. Lembe Emmy. Lembe Emmy hat mich da genannt. Welche ist es dann von denen? Ihr die? Die oder die? Guck du mal in ein Glas durch und ich zeige mal drauf. Hey. Das ist das Milje. Das Milje, das die meinst du, das, oder? Das ist Milje. Dort nehme ich das die Morstoni. Das ist die Morstoni und wo na, ist... Nein, nehme ich die Milje. Das hier, das, die Morstoni und das ist Milje. Das Milje. Das homagisch Milje nennt ja? Man das. Ach so. Und dort oben ist es Elias Emaille. Ja. Das Emaille, das Elias Emaille, dem Eugensaflar. Mhm. Und dann die Kafkas Helene. Mhm. Und dann kommen die Herda. Die innen des Strohs. Herda. Jäger. Jäger. Rose. Rose. Müllersch Herda. Jawohl. Ja. Deit. Mhm. Ach, was wollen wir da kippen? Was haben wir Bude hier gemacht? Ach, er ist ja mal Hochzeitsbild, hey. Das würde ich auch sehen. Kerle, Kerle. Er ist ja mal Hochzeitsbild. Das ist das nächste. Das gell, ist gell, gell, das ist aber. Ich muss das alles wissen. Ja? Naja, das interessiert mich. Abfotografieren, warte mal, das lass, was? Ja, ich glaube, das ist dasselbe. Das sind sie alle drei. Warte mal, das ich sind kann alle. Da uns mitnehmen. Nein, nein, die lasse ich da alle da. Mal gucken, was für Nummern. Ja, das 22, ist ein Beispiel vom Annendorf. 23 und 24, ja. Also das war die Hochzeit. Das war die Hochzeit. 1904. Wann habt ihr geheiratet? Hat man es da aufgeschrieben? 33. 33. Ja, du, kenn ich sie noch alle da. Jesus, lieb kein Ort wie bei ich. Ja, ach na, das sind die Einzelne. Aber da sind da Schwierleute. Was sind da Schwierleute? Sag mal. Nimm dir mal an, ja. Anders, ja. Der steht nämlich im Willi. Ach, da war der, ja, der mit, Walde. Der mit der Kappe und dem Stecke. Ja. Oder was er da na, hat. Der ist nee, nur eine Kappe, hat so eine Kappe auf. Ja. Das ist der Schwiegervater. Das ist Schwiegervater. Dort fährst steht, dort hinten steht der Walde. Ja. Und dann gibt man mein Schwiegervater und dann gibt man ja. Schwiegermutter. Ja. Dann gibt der Willi. Dann ja. Komm ich. Ja. Dann gibt die Lene, das war Stiefmutter. Aha. Dann gibt mein Papa. Ja. Dann gib der Ketchespeter. Das ist der Ketchespeter. Das ist der Ketchespeter. Ja. Ganz links außen. Der ja. Hat eine Sieger an der Hand, glaube ich. Ja, genau. Ja, ja. Und dort hinten ist der Elias Eugen. Ja. Und das ist der Max Fritz. Ach, der Schneider Max. Tatsächlich, der Max Fritz. Was habt ihr mit dem? Ah, das ist der Schwore von meiner Schwiegermutter. Oder auch von der un auf der Bach gewohnt. Ja, ja, Schneider, der Otto. Ja, ja. Der Otto ist sein Vater. Ja. Der Fritz. Und dann, dort ist der kleine Bob, das ist der von Klingenberg. Dort hinten steht das Milje. Ja. Und die Tante Marie, und das ist der Klingenberg, den hier im Bob. Aha. Und dort daneben steht unser Wilhelm. Ja. Und der, den Mann von Klingenberg, der Rudolf, das ist der Bruder von meinem Schwiegervater. Mhm. Und da steht nach unserem Emil. Mhm. Hinem Walde, ne? Ja, hinem Walde. Hinem Walde, das ist euer Emil. Ja. Und da, unser Wilhelm hat auch so einen komischen Kopf auf. Gell, guck, wer die Leute stehen, gell. Und wo ist das? Das ist doch oben. Das ist bei uns in der Parkas. Ist das das Haus in der Parkas? Ja. Vor eurem Haus? Vor unser, das ist die Haustier. Weil der Nebel ist doch gar nichts mehr. Ging das nicht auch Nebel noch weiter? Nein, no, das ist das Haus, das ist die Hauseck. Ach, das ist die Ecken, da ging es hinten aus. Auf die ging es hinten aus. Parkgarten, ne? Ja, ja. Siehst du, haben wir die auch. Ich hatte so viele Bilder noch da. Oder? Ja, schöne Bilder. Das war auch mal eine Gesellschaft im Garten. Das ist die Wirtschaft, ja? Das war nicht auf dem Garten. Das ist, doch, das war die Gartenwirtschaft. Vorne für den, das Grusei, das ist das Milje. Mhm. Aber das war irgendeine, weiß nicht, was das für eine Gesellschaft ist. Ja, das kann auch sein KDF werden. Oder? Ja. Ja, das ist nicht das Milch. Das Milch sieht auch oben auf der Reck. Das kenne ich eigentlich kein Ernst. Das wird KDF gewesen. Ja, ja. Dann Die sind nicht so interessant. Nein, nein. Ich wollte ja mit dir zusammen mal aussortieren, was interessant ist und was nicht so interessant ist. Gucken wir mal, ob das da was interessant ist. Das ist mein Schwiegervater, sei. Das ist auch KDF. Ach, KDF. Mhm. Guck, jetzt haben wir ja auch fotografiert, ey. Mit ihnen. Das ist auch nicht. Also KDF interessiert mich nicht so, das ist alles. Ah, nein. Da sehe ich vorhin noch das. Das ist der Anton. Anton, das ist der Viehhändler. Anton in Ritzi. Ja, und die Else. War das dem seine Frau? Ja. Und die Christiana. Dort neben, oder? Ja, die tote Nebel. Wie hat die richtig gehasen? Jana, Beckisch hat er sich geschrieben. Und das ist die Hildegard, muss das sein? Was für Hildegard? Die Weigern von Hause. Die Weigern, die Weigern seine Frau. Ja, und aber der setzt ja auch dabei, ne? Er ist dabei und auch der Karl. Das hier? Wer ist das? Das war, warte mal, lass mich mal gucken, wer ist. Oh, das ist dann der, das ist der Karl. Den kenn ich. Vielleicht von der Erna Becker, der Mann, ne? Das ist er, der setzt ihn mit. Der, ja. In mit. Wie hat der Hase? Der Erna ihren Mann? Karl Becker. Du, das Neben ist. Das ist der Wendelin Weigand, ne? Ja, und du sitzt auch noch an der Bär. Ja, der. Könnte, ist das nicht der Nille heute, oder wie? Das no. Könnte? Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Sag mal, lass mich auch mal gucken. Das könnte durchaus sein. Ha? Was denn? Wie haben wir dem geschafft? Das könnte, machen wir mal Fragezeichen hin. Heinrich Nöll. Weiß nicht. Kann schon sein. Das war auch Weihnachten. Der deutsche Willi, Maiwaldet. Manche Anneige. Die Alma ist noch ein drauf. Was, die Schlosser Alma? Nein, no, die Schütze. Die Scholdese. Ach, die Scholdese Alma. Ja. Guck, da sitzt er noch. Ja, ist das hier, oder? Oder was ist die, wo ist die Alma? Da, hey. Na, no, das ist Marie. Maie Marie. Maie. Maie Waldesäu. Wo ist die Alma? Ja, hinne. Dei. Dei. Nee, ohne. Dei. Dei, ja. Das ist die Alma. Lebt die nicht noch? Der lebt noch. Hölle? Ach mal, die hätten wir die Schlossisch Alma genannt. Nein, die Schlossisch Alma ist wieder was anderes. Das ist ja vom Schloss hier auch. Ach ja. Das ist ja die Alma vom Schloss. Wer ist das da vorne? Deutsche Willi. Das heißt der Deutsche Willi. Das ist der Deutsche Willi. Der lebt da nicht mehr. Alles nicht mehr. Ja. Der Mai Walder, das Mange Anaje. Das war auf jeden Fall eine Weihnachtsfeier, gell? Das ist die Gesellschaft, ich komme da weiter von das. Ja, wem sei? Moi. Aber nicht dein Jahrgang, also nur die. Doch. Das war dein Jahrgang? Ja. Ja? Das war der Jahrgang. Das war gemischt, wollen wir zusagen. Ja, mit Ehefrauen. Ja. Mhm. Du bist am ersten, das sei oben. Ach, das schäppen ist. Na, das schäppen ist die. Ach, der Schulde der eine ist das sei. Welcher? Der hier neben dem Christbaum steht? Ja, die Schuld ist eine. Schau mal gucken. Der eine. Ach, das war dein Jahrgang. Ach, tatsächlich, der klar. Der eine war nicht mein Jahrgang. Der ist nur wegen der Alma immer. Ach so, ist wegen der Alma ist der mit. Ach, der eine. Das war. Gell, das ist er. Doch, klar. Eindeutig. Ja, der wollte auch immer bei uns in die Gesellschaft. Ach, wir wollen nicht. Und hier meinte hier neben, das wäre der Rudolf Schöffner und die. Und das Eichhorns Minge. Ja, das Minge ist auch dabei. Eichhorns Minge, bei der war ich auch, Eichhorns Otto, seine Schwester, die konnte so herrlich erzählen. Hey, ja. Ist ja auch mal Cousine gewesen. Ja. Das ist die Willi, sag ich. Das glaube ich, der Lackesörn, der Ojin. Also, das war auch ganz normal. Das Elis Anaje, hey, in den Bau. Das war nochmal dasselbe. Das Ebaje. Und, ja. Also, das ist auch nichts Außergewöhnliches. No. Ja. Noch mal, gucken wir das noch einmal, eine Weihnachtsfeier, die war aber schon ein bisschen spät, das war schon ein Farbbild. Super Farbbild. Ach, das wieder auch nicht. Das ist die Schario, hast du den gekannt? Ja. Und die Schario sind die Mina. die, das ist Ariyoga. Genau. Ja, so, die Erden, ja. Das ist die Mina. Und da, das andere, das muss der, das Walde, der hat immer so gesoffen. Den, der da in der Mitte sitzt, das kenne ich nicht, wer das ist. Ich sitze halt vorne, weil, wenn du mich so das im Mann so kratzt, die Rose immer, die du sitzt, hey. Der ist Peschek, so. Gell? Ja. Der, doch, ich glaube, mir gleich uns ein bisschen. Ja, ich sehe euch ein bisschen ähnlich, ne? Das ist der Schario, richtig, genau. Ja. Und da hinten, der junge Mann, den ich auch kenne, da, der junge Kerl. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Kennen haben sie auch bekannt vor. Naja, auf jeden Fall normal Weihnachtsfeier. So, hier kommt das Bild. Das ist die Nummer. Oh je, ich glaube, ich muss was. Warum? Weil ich gescholle. Ah, oh, lustig. Ich muss so lange aufhalle. Mich nicht. Ja, ja, wann? Jude. Das sind wieder Fabrikweibsleute. Ja. Das ist jetzt wieder. Das ist das Lager, wo alle nur auf dem Lager wohnen. Ja, die sagt, die millige Schwarze bei. Ja, ja. Sag mal, der Rudolf Fritz, das war doch der die Bus, das, den Busbetrieb hat, gell? Der Rudolf Fritz, wo du vorhin erzählt hast, der auch bei dem Donnerstagsclub dabei war. Das war Oli, doch, Oli, nein. Ja, na. Doch, das war doch der, wo heute Oli und Weber. Nein. War das nicht der Rudolf Fritz? Nein. Wer war denn der Rode Fritz dann? Das war ein Bruder von dem Rode Decke, der war noch lebt. Ach so. Der hat der Schmitz Ella geholt, der Rode aha, Fritz. Aha. Da warst du, die Häuser soll ja alle wegkommen, da in der Longas. Mhm. Da wohnt er gewohnt. So, da, ich hab gedacht, das wäre von dem, Auge von dem. Nein. Ich meine, den Busunternehmer hätte man auch der Rode Fritz genannt. Oli, das Gassi hat man immer gesagt. Das Gassi, ja, das war der Weber. Das war der Oli. Ach, der Oli, über den hat man das Gassi gesagt. Gassi, der Wilhelm so, hat der Gassi. Wilhelm Oli, ja, ja. Der war so alt wie ich. Ach so. Da kann ich mir meine Weihnachtszeit her vom Tag. Das ist der Heini. Ja. Das ist der Heini. Und das ist der Uni. Du bist der Weigand dabei, ja. Oh, der hier. Der, ja. Und der andere, der Große, das ist der Weigand. Das ist der Weigand. Ja. Ich habe da einen Brille, ob der Gustav, ob der einen Brille wird. Der wird doch immer durch die Summe. Das kann sein, das ist der Gustav. Ja, ja. Das ist der Giebel. Oh. 33, also auch nichts Außergewöhnliches. Ihr habt ja mal Fasnacht gefeiert, aber das ist auch nichts Besonderes. Das ja, ja. Also Fasnachtsfeier, gell? Ja, ja. Das kennt man auch. Guck mal hier, wo war der dann da? Da war der doch ins Bäcker Heinrichs, oder? Und eine Kuchen, gell? Das ist doch ein Bäcker Heinrichs in der Küche, sagt die, oder? Ist das bei dir in der Wirtschaft? Ohne weil die Bäcker Heinrichs. Hanna ist doch da drauf. Alter, ich weiß ja immer beigegangen. Das ist immer eigentlich Hanna. Wo ist die Emma? Ins Manga Anaje. Wo ist die Emma? Das Lodge Emmaje. Ach, Lodge Emmaje. Also nicht der Hanna, ihr Schwägerin, hat er auch Emma gehabt. Nein, der war nicht dabei. Das war mir nur. Das war ein Bäckerhandels. Das war ein Bäckerhandels. Das war noch einmal Fasching. Ja, das auch, der Fisch. Ja. Guck, der Fisch. Der hat ja auch Hosebau abgeschnitten. Der. Das ist der Fisch. Das war ein böse Fuchen. Auch ein heute ist gar nicht. Oh, ein Kerl, weil heute Flender manchmal, wenn ich hier komme. Ja, ja, das ist nichts mehr. Aber das war auch ein Globe, gell? Der hat sich auch gehaare. Oder? Ja, der hat so und sie ist alles gefressen. Der hat Handkiss gegessen und Schokolade gesehen. Hat er mal am Kickel den Hals durchgebissen, ne? Bei uns, hey. Und ist auch immer den Kickel geschlagen. Ja. Wir hatten auch immer eine Kippe, das war ja furchtbar. Na, manch hätte ja sogar mal. Irgendeiner hat gesagt, er hätte einen Kickel im